Kundgabe 5471. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.08.1952. Verkürzung der Tage. Kein Manko für die Menschen. Die geistige Entwicklung der Menschen schreitet nur minimal vorwärts. Es ist ein erschreckender Zustand eingetreten. Nur wenige Menschen erhöhen ihren Reifegrad. Die Gesamtheit aber bleibt auf immer gleicher Stufe mit sichtlichen Abweichungen nach unten. Und so im Heilsplan von Ewigkeit nicht ein Ende dieser Erde vorgesehen wäre, würden auch noch die Menschen mit höherem Reifegrad wieder zurückgeworfen werden in die Tiefe. Gott aber hat um der Auserwählten willen die Tage verkürzet. Es ist der gänzliche Verfall und Abfall von Gott nicht mehr aufzuhalten. Darum ist eine Verkürzung der Tage kein Manko mehr für die gefallene Menschheit. Doch noch eine Rettung für die sich nur mühsam behaupten Könnenden, die entsetzlich ringen müssen, um gegen den Ansturm von unten Widerstand zu leisten. Die Menschheit steuert dem Ende zu, weil sie selbst es beschleunigt, weil um der Rettung der Gläubigen willen die Tage verkürzt werden. Sie beschleunigt nur das Ende, weil es deutlich erkennbar ist, dass es für die Menschen keine Rettung mehr gibt und daher diesen nicht die Tage verkürzt werden, da sie noch selig werden könnten. Sie haben sich endgültig entschieden für den Gegner Gottes. Und darum soll nur noch seinen Kindern geholfen werden, auf dass sie standhalten in der letzten Drangsal auf dieser Erde. Und so wird die Rettung kommen für diese Kinder Gottes, plötzlich und unerwartet, bevor sie wankend werden. Denn der Satan hält nicht ein, bis er gefesselt wird. Alle Möglichkeiten werden zuvor erschöpft werden, um die geistige Entwicklung der Menschen noch zu fördern. Doch ohne Erfolg, wie Gott es weiß, von Ewigkeit. Die Menschen werden keiner Ermahnung und Warnung zugänglich sein. Sie kennen nur ein Ziel, auf Erden zu leben in Freude und Genuss. Und alles, was sie daran hindern könnte, lehnen sie ab und feinden es an. Gott verspotten sie und noch mehr seine Diener. Es ist die Zeit gekommen, von der geschrieben steht: Es wird sein wie zu den Tagen Noahs. Sie aßen und tranken und freiten und ließen sich freien, bis zum Tage des Gerichtes. Es verlieren die Menschen wahrlich nichts mehr, wenn die Erde vernichtet wird, denn was sie besitzen, ist so wertlos, und was von Wert ist, streben sie nicht mehr an. Doch je eher das Leben dieser Menschen beendet ist, desto eher treten sie den Weg an, der einmal wieder zur Höhe führt. Es ist keine lange Zeit mehr, denn um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt werden. Daran denket, wenn euch, die ihr Gott treu bleiben wollet, die Lebensverhältnisse unerträglich erscheinen. Denket daran, dass ihr Kraft erhaltet, um auszuharren bis zum Ende, und dass dieses Ende nicht mehr lange auf sich warten lässet. Denn die Verheißung wird sich erfüllen, dass Gott die Tage verkürzet, um der Auserwählten willen, um ihnen zu verhelfen zur ewigen Seligkeit. Amen.